Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 799 und der Titel, den kenne ich noch gar nicht, den werde ich noch rausfinden, wie ich die Folge am besten heiße, denn ich bin hier auch, genau wie bei der Rio Wohnzeichen, immer noch am Sumida River unterwegs und gucke mir das hier an und lässt sich nicht anders machen. Sorry für die Windgeräusche, die unweigerlich auftreten werden, ja. Und den Leuten hier gehe ich wahrscheinlich auch auf den Senkel, komm in der Seiko Selmas. Aber lässt sich leider nicht anders machen. Dafür habe ich hier einen schönen Ausblick jetzt. Ich sitze hier gerade am Sumida River, wie gesagt, auf einer Bank mit da schönen Anlage, Pflanzen, alles ringsrum, Vögel und so weiter, ne? Das ganze Programm, jede Menge Jogger hier, aber neben mir, also vor mir, ein riesiger Wolkenkratzer, und ich meine riesige Wolkenkratzer, einer auf dem anderen, wie Pilze sind hier aus dem Boden gesprossen. Und wisst ihr was, dieses Szenario ist so genial, ich würde am liebsten über die Wolkenkratzer reden, statt über Android jetzt. Aber ich war ja auch, und das habe ich auch schon ausführlich, da gab es natürlich wesentlich mehr in der Rios Wochensicht darüber erzählt. Ich war auf der Japan Mobility Show und dort hat man auf jeden Fall eins feststellen können, bei allen Sachen Android, die Anbindung an Android im Auto wird immer wichtiger. Es gab eine Firma, das fand ich ziemlich beeindruckend, die haben tatsächlich verschiedene Möglichkeiten gezeigt, wie man Android Auto und auch Apple CarPlay integrieren kann in bestehende Fahrzeuge. Das ist ja das, was ich gesagt habe, die Japaner sind nicht so, dass die generell alles wegwerfen und durch Neues ersetzen, sondern die kaufen sich zwar gerne viele neue Sachen, aber die möchten auch die alten Sachen so lange benutzen, wie es nur irgendwie geht. Und das finde ich ganz, ganz okay auch, ja. Bei Smartphones ist es immer ein bisschen kritisch, habe ich ja schon gesagt, deswegen wohl auch kann man schon sagen, Vorliebe für iPhones, weil man die eben generell länger nutzen kann als die Android-Phones, jedenfalls war es bisher die ganze Zeit so, das soll sich jetzt ändern. Google Pixel mit seinen 7 Jahren Versprechen kommt da sehr gut an momentan, ja, also vielleicht dreht sich da der Wind noch, ja. Übrigens Wind, ja, habt ihr ja schon gesagt, Windgeräusche hier in Tokio ist andauernd permanent irgendwie Wind. Ich habe sehr so gut wie die, dass es mal windstill ist. Das ist schon ziemlich nervig manchmal. Ja, aber es ja, ist halt am Meer, ne, und der Sumida River ist nicht gerade klein. Das ist natürlich eine Windschneise, logisch. Aber um zum Thema zurückzukommen, also Android wird dann über verschiedene Boxen integriert. Es ist aber nicht so, dass es dass das hauptsächlich Displays sind, die dann irgendwo aufs Armaturenbrett geknallt werden, so wie man das zum Beispiel bei AliExpress oder sonst irgendwo kaufen kann, sondern das sind speziell für die Autos integrierte Systeme. Da kommt das alte Autoradio oder alte Audio-Navigationssystem raus. Es wird ersetzt durch ein passgenaues neues. Das finde ich sehr interessant. Wir brauchen uns da in Europa aber keine Hoffnung drauf zu machen, dass diese Modelle, die passgenau sind, irgendwie nach Europa kommen werden, denn das ist speziell für eben die japanischen Modelle gedacht und fast kein Modell, das in Japan verkauft wird, wird genauso verkauft wie im Westen. Prius mag da eine Ausnahme sein, ja, aber viele Modelle, die gibt es ja bei uns gar nicht, gerade die kleinen K-Cars und das ist hier in der Masse vertreten, die gibt es bei uns so in dieser Form gar nicht. Also das heißt, da haben wir wenig Chancen. Ich würde mir wünschen, dass auch europäische Anbieter hier sich ein Herz fassen und für verschiedene Automarken so etwas produzieren. Ich weiß nicht, wie die rechtliche Situation aussieht bei einem Austausch eines internen Systems. Ich kann mir vorstellen, dass es bei uns wieder irgendeine Regelung gibt, die es massiv erschwert. Hier gibt es auch viele Regeln, aber trotzdem ist man gerade bei den Modifikationen von Autos doch wesentlich toleranter als in Europa. Von daher sollte es hier eigentlich funktionieren. Aber wie gesagt, ob das in Europa so funktioniert, weiß ich nicht genau. Ja, also das ist das eine, was ich von der Mobility Show mitgenommen habe. Das nächste ist, dass jedes neue Auto, das rauskommt, auch natürlich Funktionen hat hinsichtlich diesem Android Auto oder Apple CarPlay. Das gehört einfach dazu. Ja, sorry, Windgeräusche, ich weiß. Ich versuche so gut wie möglich abzublocken, aber ja, so ist es nun mal, wenn man im Freien podcastet. Ne? Das ist eine ganz neue Erfahrung. Jetzt. Das hier ist jetzt ein gutes Beispiel, dass auch ein iPad eben nicht besonders absturzsicher ist. Ich kriege gleich die Krise. Ja, InnoReader ist hier komplett abgemurkst gerade. Drecksbrowser, kann ich nur sagen. Ich hoffe, dass endlich mal Firefox ein nativer Firefox hier zeigt für iPadOS. So, jetzt geht es wieder, wenn ich das neu gestartet habe. Weil ehrlich gesagt der Safari-Browser, und der muss ja unten drunter liegen, hier unter dem Firefox auch bisher. Und der ist wirklich der letzte Dreck. Also, boah, da werde ich richtig sauer. So ein Schrott, ey. Oh Gott. Das macht mich wirklich wütend, sowas. Dass man sowas auf die Öffentlichkeit loslässt. Safari. Ach. So, okay. Gut. Kritisiert wird diese Woche auch etwas, was ich ja schon seit 2 Wochen ja massiv erwähne immer. Und zwar Android wird langsam aber sicher immer weiter dicht gemacht. Android but not yours. So hat GizChina jetzt getitelt und hat auch gezeigt, wie eben die Firmen, die verschiedenen, Android an verschiedenen Ecken und Enden immer weiter einschränken für die Menschen. Einmal durch die Beschränkungen von diesen Total Conversions, ja, zum Beispiel über Xiaomi und so, ja, und wie die dann eingreifen im System, aber dass auch eben jetzt Google anfängt, hier massiv einzugreifen, nicht nur mit diesem ja quasi nicht mehr real existierenden Sideloading, ja, das was die davor haben, unglaublich, und sondern eben auch mit anderen Möglichkeiten. Das Google Framework beispielsweise engt sehr stark ein. Wenn die Firmen Google Play Services haben wollen, müssen die sehr viele verschiedene Auflagen erfüllen, und somit kann es dann eben ganz, ganz schwierig werden, hier ein offenes System zu machen, selbst wenn die Firmen das wollen. Und dazu kommt eben noch, dass die Smartphone-OEMs tatsächlich oftmals überhaupt gar kein Interesse haben, das zu offen zu machen, das System, denn sie wollen ja auch selbst zum Beispiel Sachen etc., Apps oder sonstige Zusatzsachen verkaufen, die eben dann nur mit ihrem System funktionieren wollen. Samsung ist da zum Beispiel ein gutes Beispiel, wie die ihre Smartwatches beispielsweise künstlich kastrieren, um dann eben die Leute dazu zu bringen, eben auch hier die Smartphones zu kaufen zu den Smartwatches, so dass sie dann eben in ihrem Ökosystem hineingezwungen wird. Ja, also das ist leider ein Fakt. Und nicht nur da, ich habe sogar schon von Smart TVs von Samsung gesehen, dass die tatsächlich sogar Bluetooth stark beschränken, sodass nur Samsung-Bluetooth-Geräte mit dem Fernseher verbunden werden können. Dass so etwas überhaupt legal ist, das widerspricht meiner Auffassung von einem Standard wie Bluetooth. Aber okay, das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, und das ist eben hier ein großes Problem, definitiv. Und Signal hat hier auch sich nochmal zu Wort gemeldet, beziehungsweise nicht Signal, sondern F-Droid. Zu Signal komme ich auch nur. F-Droid hat sich da auch zu Wort gemeldet, weil Google hat ja gesagt, nein, Sideloading bleibt bestehen, das wird nicht gekillt, das gibt es nach wie vor ganz normal. Und F-Droid sagt nein. Das stimmt nicht. De facto wird eben Sideloading verhindert. Für die, die es die letzte zwei Wochen noch nicht mitbekommen haben, was ist das Problem? Sideloading-Apps werden nur noch funktionieren von Entwicklern, die eben sich hier bei Google registriert haben. Und nur diese Verified Developers können dann auch Sideloading-Apps veröffentlichen. Das heißt, obwohl eigentlich Sideloading eine vollkommen unabhängige App-Installation ermöglichen sollte, geht es trotzdem nur noch, wenn man sich bei Google verifiziert. Und das ist natürlich das Aus für viele Open-Source-Apps, denn es ist einfach so, dass die Entwickler aus gutem Grund sich zum Beispiel nicht bei Google registrieren wollen, sei es jetzt aus Datenschutzgründen oder weil zum Beispiel auch eine App nicht genehmigt wird auf dem Play Store, weil es eben zum Beispiel gegen die Google Richtlinien verstößt. Ja. So, jetzt muss ich kurz atmen. Die Problematik ist halt, dass eben auch Apps, die jetzt zum Beispiel gegen Google-Richtlinien verstoßen, eventuell dann nicht mehr so einfach, oder was heißt eventuell nicht mehr so einfach, nennen wir es mal beim Namen, die Apps werden verschwinden, weil das hat ja schon einen Grund, ja, warum das so ist. Und wenn dann zum Beispiel eben eine App, die YouTube-Videos im Hintergrund abzuspielen, nicht genehmigt wird im Play Store, dann deswegen eben, weil Google sein YouTube Premium verkaufen möchte, das eben genau diese Funktion propagiert. Ja, gut, also, und dann werden sich diese App-Entwickler natürlich nicht registrieren, weil die dann Google nämlich am Hintern hat. Okay, also das ist ein Aspekt, da können wir es ganz klar sagen. Apps, die nicht gewollt sind von Google, die wird es dann eben auch nicht mehr geben. So einfach ist es. Dann, wie gesagt, was schon gesagt, mit der Privatsphäre, mit dem Datenschutz, auch hier sind natürlich Open-Source-Entwickler besonders sagen wir mal empfindlich, was das betrifft, und die wollen dann natürlich auch nicht unbedingt sich bei Google registrieren. Ich kenne genug Open-Source-Entwickler, die mit Google eigentlich nichts zu tun haben. Das ist der Spielefeind. Ja? Und bei denen sollen die sich jetzt registrieren, damit sie Apps unabhängig veröffentlichen können? Nein, das werden sie so nicht tun. Ja, das werden viele nicht tun. Und ganze Plattformen wie F-Droid haben halt jetzt natürlich Angst, dass diese eingestellt werden und nicht mehr weiter betrieben werden können. Das sagt auch F-Droid ganz klar und widerspricht hier eben der offiziellen Google-Mitteilung, dass Sideloading kein Problem und gibt es weiterhin ganz normal. Und F-Droid sagt, nein, das stimmt nicht. Sideloading ist de facto tot mit dieser Änderung. So ist es halt. Gut, gut. Also, wird nicht besser werden. Dadurch hoffen wir, dass es in Zukunft vielleicht Widerstand gibt hinsichtlich, also es muss das von den Entwicklern kommen, hinsichtlich dieser Regelung. Aber ich bin ehrlich gesagt auch nicht sehr begeistert. Alleine schon die Intention, dass Google es machen möchte, finde ich absolut erschreckend. Und das wird noch einiges an Problematik mit sich bringen. Übrigens, der nächste Hammer kommt gleich. Ich meine, zumindest, Hammer. Das ist noch etwas, wo ich sagen würde, okay, kann man machen, muss man nicht machen. Ja? Google Play User müssen sich jetzt verifizieren, zumindest in den USA, um bestimmte Apps herunterladen zu können. Ja. Hintergrund ist ein Gesetz, das lokal irgendwo gemacht wurde. Und das heißt, man muss jetzt nachweisen, wie alt man ist, um bestimmte Apps eben herunterladen zu können. Wie gesagt, da kann man noch sagen, ja, okay, das ist verständlich, das ist in Ordnung, das kann man machen. Es geht über die Kreditkarte, also das heißt, für die meisten, die eine Kreditkarte eingetragen haben, wird das eh kein Problem sein. Die sind quasi verifiziert. Ja. Andere Methoden gibt es dann auch, zum Beispiel mit einem Foto, keine Ahnung, ja, oder Videoübertragung oder andere Möglichkeiten, eben sich zu identifizieren. Bei uns wäre das vielleicht das Postident-Verfahren, keine Ahnung. Ich hoffe, dass das bei uns nicht eingeführt wird so schnell, aber die EU wird sicherlich da auch aufpassen auf diese Meldung und wird dann wahrscheinlich sagen, okay, also Moment mal, wenn das in den USA funktioniert mit der Alterskontrolle, dann können die das auch bei uns machen, also müssen die das auch bei uns machen. Ne? So kann ich mir das vorstellen. Naja, werden wir mal sehen. Tja, Google Maps übrigens kriegt einen seltsamen Power-Saving-Mode. Ja, damit ist, da ist der Bildschirm fast schwarz. Ja, und es werden nur noch die allernötigsten grundlegenden Infos angezeigt auf dem Display in Monochrom, sodass, naja, das Ganze eben vom Display her wenig Strom verbraucht und vielleicht auch, dass es simplifiziert ist mal wieder. Ja, ich meine, da ist ja Maps ganz gut drin. Google Maps wird immer mehr simplifiziert, sehr zu meinem Leidwesen, denn Wanderwege kann ich schon lange nicht mehr sehen auf Google Maps und muss dann eben zu Open Street Maps Programme gehen, die wiederum oftmals was kosten. Zum Glück gibt es CGEO, da kann man sich auch OpenStreetMaps Karten herunterladen und das ist dann auch kostenfrei wenigstens. Also nutze ich oftmals CGEO, um zu wandern, auch wenn ich gar keine Geocache gerade mache. Das ist dann noch die Lösung, aber Google Maps ist für sowas schon vollkommen unbrauchbar geworden, weil sie immer mehr simplifizieren für eben zum Beispiel Autonavigation etc. Ja. Lustig ist, wenn ihr hier Fußgängernavigation macht, hier in Tokio, das ist manchmal sehr kritisch, denn oftmals führt er euch über naja, Flüsse, wo es keine Brücke gibt, zumindest nicht an der Stelle, wo ihr euch drüber führen wollt, dann würdet ihr einen riesen Umweg laufen und das ist auch schon öfters gezeigt worden, also bei Google Maps, also die Wege sind manchmal also unlogisch. Also das steht schon auf Fußgängernavigation, aber warum man dann zum Beispiel von der Straße, auf der man steht, auf die Parallelstraße soll, um ein bisschen weiter nach rechts zu gehen und dann wieder zurück zu der Straße, auf der man bereits steht, das entzieht sich meiner Fantasie und zeigt, dass es da noch ein paar Schwierigkeiten gibt. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Problem ist, speziell hier in Tokio oder ob das auch an anderen Stellen auf dem Erdball so ist, denn ich habe das nur selten jetzt benutzt in Europa, aber halt jetzt quasi täglich in Tokio. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Übrigens, ich habe ja gesagt, ich habe es auch schon mal angedeutet hier, habe ja gesagt, dass ich eventuell von den Google-Diensten mal wieder weg will. Das habe ich gleich verworfen hier in Tokio. Kann man gleich vergessen. Also ich kann eins sagen, bei aller Kritik, was man an Google Maps und so weiter hier mit der Navigation, Fußgängernavigation und so weiter machen kann, ohne Google Maps, ohne Google Translate, wäre ich hier vollkommen verloren. Also auch in der Metro. Ich kriege hier bei Google Maps angezeigt, auf welches Gleis ich muss, welche Station ich fahren muss, also zum Beispiel von E01 auf E05 oder von E08 auf E03. Das ist zum Beispiel die Uedo-Line und ohne diesen Nummern, quasi das bedeutet die Richtung, in der ihr fährt, werdet ihr komplett aufgeschmissen. Vor allem an Stationen, wo mehrere Züge auf dem gleichen Gleis kommen. Das gibt es zwar nicht sehr häufig, aber es gibt es tatsächlich an manchen Knotenpunkten. Und da ist es dann wirklich Gold wert. Also ich kann es nur sagen, ohne Google Maps und ohne Google Translate wäre ich hier wirklich aufgeschmissen. Das erleichtert das Leben wirklich extrem. Okay, ich habe die Verbindung hier schon jetzt natürlich eingeprägt. Klar, die kriegt man irgendwann. Dann brauche ich auch nicht mal auf Google Maps zu gucken. Aber immer wenn ich irgendwo hinfahren möchte, wo ich noch nicht war in der Stadt hier, gucke ich mir natürlich die Route an und sage, okay, also gut, dass ich da nochmal geguckt habe. Das ist schon kompliziert, das Ganze. Ja, und wenn man was sucht, Adressen, ja, auch da ist es zu empfehlen. Und also ich habe es bisher immer so gehabt, dass Google richtig lag, auch wenn es ausgesehen hat, als ob das absolut falsch ist. Ihr werdet dann an irgendein Gebäude geführt und kein Zeichen oder irgendwas zeigt, dass ihr am richtigen Gebäude seid. Ja, dann geht ihr rein und stellt fest, ah doch, das ist so, das ist im 7. Stock oder im 10. Stock, da ist das Geschäft und drunten ist was anderes. Stell dir mal vor, ich habe hier gibt's diese genialen 100-Yen-Shops, ne? Die haben hier Sachen, da bleibt euch die Spucke weg. Ja, also das ist kein Schrott, so wie bei uns mit den 1-Euro-Dingern oder so, sondern ihr kriegt hier wirklich hochwertige Sachen für 57 Cent. Ja, gut, manche Sachen kosten noch mehr, aber extrem billig. Extrem billig, sag ich. Also, was habt ihr denn da erlebt? Okay, aber der Eingang zu diesem Store beispielsweise, der Store ist mega groß. Das ist unfassbar. Und der führt durch einen Supermarkt, wo es Lebensmittel zu kaufen gibt. Da müsst ihr reingehen in den Supermarkt. Im Supermarkt ist eine Rolltreppe, die führt hoch. Und dann könnt ihr dort in diese Geschäfte, dort ist dann übrigens nicht nur Daiso, sondern auch ein Deco Home. Dann kriegt ihr auch alles mögliche für das Einrichten eurer Wohnung. Super günstig natürlich. Ja, und auch Tastaturen habe ich mir gerade eine gekauft. Ja, unglaublich. Und so weiter und so weiter. Das alles kriegt ihr dort. Ist, naja, wie soll ich das ausdrücken? Das ist schon faszinierend, dass in diesen Gebäuden, dass die so effizient genutzt werden. Also ist aber auch verwirrend. Ja, bei uns, ich habe es ja schon mal gesagt, bei uns ist ein Gebäude, ist eine Firma. Zack, geht er rein. Ne? Aber stell dir mal vor, ihr wolltet von mir aus zum Mediamarkt, ja, und ihr müsstet erstmal durch ein Rewe durchgehen. Ja, dann mit der Rolltreppe hoch, dann kommt zuerst noch ein Baumarkt, ja, im zweiten Stock. Und irgendwann, sorry mit dem Wind, gibt es jetzt einen Sturm oder was? Das ist ja furchtbar. So, ja, und stellt euch mal vor, ihr geht dann weiter und dann kommt hier noch, ein Baumarkt, ja, und dann im dritten Stock ist dann der Medienmarkt. Und im vierten Stock ist dann noch ein Kurzwarenhändler, der so groß ist wie bei uns zwei Mediamärkte zusammen. Das ist einfach unfassbar. Das ist unglaublich, ist das, ja. Aber das nenne ich halt Platz effizient nutzen. Und das sieht man hier an allen Ecken und Enden. Und hier hat man dann eben wirklich einen großen Vorteil, wenn man hier Google hat, dann weiß man nämlich, okay, man ist an dem richtigen Gebäude. Jetzt muss man nur noch die Firma finden. Ja. und den richtigen Eingang, was auch manchmal nicht ganz so einfach ist. Aber ja, so ist es nun mal. Gut, was haben wir hier noch? Google warnt, dass Leute, die Wear OS auf ihrer Uhr nutzen, bald schon keine offizielle Clock-App mehr bekommen. Ja, das heißt, die offizielle Clock-App wird es nicht mehr geben auf Non-Pixel-Smartwatches. Zählt sich erstmal sehr dramatisch an, aber okay, ich sag mal, die einzelnen Firmen bieten ja die Clock-App sowieso an für ihre Geräte. Nur schade, dass man halt dann eben diese Google-Clock-App nicht mehr benutzen kann auf diesem System. Ja, wenn ihr also so eine Non-Pixel Wear OS habt. Das heißt, die offizielle Google Clock App gibt es nur noch auf Pixel Smartwatches und auf keine anderen Smartwatches mehr. Wow. Ja, ist das wieder ein Versuch, ne? Ich weiß nicht. Also, bei manchen Sachen frage ich mich wirklich, wer trifft solche Entscheidungen? Ja, ich kann es manchmal einfach nicht nachvollziehen, aber so ist es wohl. Darum müssen wir uns dran gewöhnen, oder es geht ja eigentlich schon seit Jahren so. Was soll ich machen? Nichts kann man machen. Man muss einfach das so akzeptieren, wie es ist. Google Fotos bietet jetzt eine Funktion für Viral Videos zu erstellen, ja, mit neuen Video-Templates. Ja, ich hoffe, die kommen bald, weil zu langsam wird es peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer heutzutage ein schnelles Video machen will, der hat ein iPhone. Ja, und das aus gutem Grund. Da gibt es schon genug Tools, da macht ein Video, drückt ein paar Knöpfe, dann wird es aufgepimpt und schon sieht es aus, als ob ihr wirklich Ahnung hättet von dem, was ihr macht. Während bei Android hier, selbst mit der YouTube Studio App, ja, die Funktionen eigentlich so minimalistisch sind. Ja, eigentlich kann man nur aufnehmen, ja, ein paar Text hinzufügen, das war's. Effekte, okay, kriegt man dann noch in der YouTube App. Das ist auch wieder eine sehr komische Sache, aber okay. Gut, aber auch das ist sehr, sehr rudimentär und das kann man hier nicht nutzen für irgendwelche Hype-Videos jetzt zu machen, die schnell ins Netz müssen. Ja. Das mag zwar nicht allen so liegen, weil man sagt, ach Gott, ja, ich will den Schrott nicht einfach hochladen, sondern ich will damit auch noch was machen. Aber ehrlich gesagt, Leute, so funktioniert es heute nicht mehr. Ich kämpfe hier jetzt auch zum Beispiel gerade mit den Podcasts, ne, weil eben die entsprechenden Tools fehlen. Gut, beim Audio, im Audiobereich fehlen die Tools auch und das habe ich gemerkt. Auch bei iOS und iPadOS fehlen diese Tools auch. Um etwas schnell zu machen, weil das ist ja hier was anderes. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste hier mit meinem Android-Smartphone jetzt Live-Bericht oder irgendwas machen, ja, das schnell gehen muss, ja, selbst wenn mich YouTube jetzt für Live-Übertragung freischaltet, endlich, ja, hoffentlich, auch noch ein paar Subscriber, gell, ja, also subscribe bitte auf YouTube, @thenetcasts, ja, was für einen Nachteil man hat, wenn man jetzt hier ein Android-Gerät hat statt ein iPhone. Da mache ich ein Video in 5 Minuten, dann sieht es richtig gut aus und lade es dann hoch auf die Social Media Seiten und fertig. Und hier sieht die Realität so aus, wenn man was vernünftig ist. Muss man das erstmal auf den Computer übertragen, dort wird es geschnitten, dann wieder von dort aus hochgeladen. Das ist natürlich nichts für die Mobile Generation, ja. Und von daher ist es schon ziemlich notwendig, was hier jetzt Google dann auch hier offenbar eingesehen hat, zumindest bei Google Fotos, das hier so zu machen. Ob die Funktion zu uns kommt, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass er bald zu uns kommt. Denn nämlich das Wann ist genau die nächste Frage. Ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert, damit wir hier sowas bei Android vielleicht auch mal haben. Ne? Ja, manche Sachen sind schon frustrierend. Das merkt man, wenn man aus seinem gewohnten Trott rausgeht. Ja, und in den letzten Wochen habe ich schon öfters gedacht, Mensch, ja, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Auf der anderen Seite sehe ich das im iPadOS, gerade was Audio-Podcasts anbetrifft. Ich habe so langsam das Gefühl, dass Audio-Podcasts so langsam aber sicher eine aussterbende Art sind. Ja? Ich meine nicht, dass sie schon jetzt weg sind oder so, aber ich kann das schon merken. Es gibt sehr wenige Tools, selbst bei iOS und iPadOS, die wirklich hier für, sag ich mal, Podcasting richtig gute Lösungen bieten. Ja, und ich weiß, es gibt alle möglichen Podcast-Studios und das ist meistens dann Sachen, wo ihr dann auf bestimmten Podcast-Plattformen hochladen müsst und so weiter. Aber auch hier gibt es grundsätzliche, rudimentäre Funktionen eben nicht, die ich eigentlich nutze. Ja. Und bei Android, da habe ich wochenlang gesucht und habe dann aufgegeben. Und beim iPad war es dann eben genauso. Videosachen habe ich genug gefunden, aber bei Audio hört es dann eben auf. Ich glaube, Audio-Podcasts sind bald eine aussterbende Art. Und eigentlich schade, weil ich sehe viele Video-Podcasts. Da denke ich, okay, ich muss dem sein Gesicht jetzt nicht sehen, wenn er spricht. Ja? Das stört irgendwie sogar, wenn es um Inhalte geht. Wisst ihr, also ich finde das Blödste, was man machen kann, ist, man macht einen Videopodcast bei dem man sich selbst filmt, wie man spricht. Warum? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Es geht nur um die gesprochenen Inhalte, da muss man das nicht unbedingt sehen können. Dann stört mich so ein Face eigentlich eher. Ja? Aber, tja, wenn wenigstens noch Material laufen würde, vernünftiges Material, das da ergänzen ist, also eine richtige Reportage beispielsweise oder halt was Vernünftiges, was Inhalte hat, ja, dann ist es wieder was anderes. Ja. Aber so fühlt sich das oftmals sehr, sehr komisch an. Ja. Stell euch mal vor, der Tagesschausprecher wird nur zu sehen sein, er wird alles nur erzählen, statt dann irgendwann mal auch wenigstens mal so zwischendrin so ein paar visuelle Reportagen zu bringen, weil es ist ja TV, ne? Es ist ja was zum Anschauen, nicht zum Anhören. Das macht man im Radio. Also das ist halt das Komische daran, sage ich mal. So, letzte Woche war auch noch die Aufregung bei einigen zumindest groß, dass Signal ABS benutzt. Ich habe es ja schon mal angesprochen. Der Signal-Chef oder Chefin hat jetzt auch erklärt, warum das Ganze so ist, warum Signal ABS benutzt, also Amazon Cloud Services. Ja. Erstmal ist es nicht problematisch, das habe ich ja letzte Woche schon erwähnt, denn es ist alles verschlüsselt, Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, es ist eigentlich vollkommen egal, auf welchem Server die Daten, mit welchem Server die Daten übertragen werden, denn sie sind verschlüsselt, also spielt das erstmal keine große Rolle für die Sicherheit. Ja. Aber ne, ihr wisst ja, ne, große Konzerne, böse Konzerne, ne, also was, wie kann Signal nur so ein Bösewicht wie Amazon benutzen, um die Dienste zu nutzen? So, jetzt gibt es wieder hier halber Orkan. Warten wir mal kurz. Okay, so, geht's hoffentlich jetzt wieder. Ja, also, ne, wie kann Signal nur so ein Bösewicht nutzen? Ja, die Meredith Whittaker hat das erzählt, warum das so ist, denn es gibt keine Alternativen. Nur wenige Firmen können das bieten. 3 bis 4 Firmen gibt es weltweit, die es ermöglichen, so Diensten wie Signal überhaupt zu funktionieren. Und sie sagt dann natürlich, klar, wir müssen dafür sorgen, dass es Alternativen gibt zu diesen wenigen Diensten. Ja, die sagt dann, wir müssen gucken, dass es Alternativen gibt zu diesen Diensten. Aber es gibt diese momentan nicht. Deswegen bleiben Firmen wie Signal und auch andere nichts anderes übrig, als eben auf solche Sachen zurückzugreifen, wenn man überhaupt eine gewisse Verfügbarkeit erreichen möchte. Ja? Denn das Problem ist, Ausfall zwar tatsächlich passiert, aber das heißt ja nicht, dass es ohne ABS irgendwie besser gewesen wäre, sondern ganz im Gegenteil, das wäre sogar noch schlechter gewesen und die Verfügbarkeit wäre eben niedriger als mit ABS. ABS hat nämlich eine deutlich höhere Verfügbarkeit als viele andere Dienste und gilt somit als sehr, sehr zuverlässig, und das ist auch das, was so ein Dienst wie Signal eben braucht. So, der Wind wird hier immer stärker. Ich glaube, ich muss so langsam schon zum Ende kommen. Ja, ich weiß, das wäre sehr, sehr kurze sehr, sehr kurzer Uncast, aber ich muss mal hinmachen. Ich glaube, das Wetter hält hier nicht mehr lange. Es ist zwar jetzt gerade noch sonnig, auch mal wieder was. Übrigens sehr, sehr selten hier Sonne erlebt in Tokio, aber das ist, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Vielleicht eben auch wegen der Lage. Es ist doch etwas kritischer. Ja. Aber es gibt noch was anderes, und zwar ein Scanner für den Urin. Ja, ihr habt es richtig gehört, also von Withings, die mit den Smartwatches, die machen auch einen Urinscanner für die Toilette. Das kostet 350 Euro, ist die perfekte Ergänzung zu einer japanischen Toilette. Ja. Habe ich das schon erwähnt, dass das für mich die auch ein Zeichen ist von Stand der Zivilisation. Also ich ich will nicht mehr ohne Bidet auskommen, ohne Bidet-Funktion. Diese Waschfunktion ist einfach fantastisch, ja, Leute. Unglaublich. Ne? Aber das hier von Wissings, dieser Urinscanner, ist Urinscanner. Das ist einfach die perfekte Ergänzung dazu, weil dann kann nämlich die Toilette euch nicht nur perfekt säubern, sondern die kann euch auch noch sagen, ob irgendwelche ungewöhnlichen Sachen im Urin sind. Ja? Das ist unglaublich. Also da wird das, was ich jetzt hier zum Beispiel sehe, also das wird auch wie bei Fitbit, ja, also gespeichert über, über größeren Zeitraum, so dass ihr Veränderungen feststellen könnt. Ja? Da wird dann zum Beispiel der Keto-Level geprüft, ja. Bioaktivität, das weiß ich überhaupt nicht, was das bedeutet. Vitamin C-Level im Urin. Es wird auch der Hydrostatus mit analysiert, ja, und kann dann eben Rückschlüsse drauf ziehen, ob ihr zum Beispiel genug trinkt oder so, und euch dann eben daran erinnern, beispielsweise. Finde ich schon gar nicht so schlecht. Nur der Preis, das ist wieder etwas, wo ich denke, ja, das könnte ein Knackpunkt sein, ja, denn es werden dann auch natürlich noch Subscriptions fällig, ja? 100 Euro beziehungsweise 180 Euro im Jahr, das ist schon wieder heftig, und da frage ich mich dann schon, wie viele Leute das dann machen wollen, sich ein Gerät für so viel Geld kaufen und dann nochmal jährlich nochmal 100 bis 180 Euro zu bezahlen, für den Dienst zu nutzen. Zumal auch, und da haben wir ein Problem in Europa zumindest mal mit dem Gesundheitssystem, oder nicht mit dem Gesundheitssystem, mit den Ärzten, die haben offenbar ein Problem, wenn man ihnen Ergebnis liefert. Das haben die gar nicht so gern. Das heißt, man muss einen Arzt schon mal finden, der überhaupt diese Werte für irgendetwas nimmt und nicht gleich sauer wird, wenn man kommt und sagt, ich habe da was im Urin festgestellt. Ja, sagen wir, Moment mal, Sie sind kein Arzt, Sie können überhaupt nichts im Urin feststellen. Und dann sagen sie, okay, aber hier, ne, ich habe doch hier das, dieses neue System, da sagt er, ja, aber das ist ja nicht medizinisch und das ist ja kein Arzt. Und dann werden die noch richtig sauer. Als ob man irgendwie hier denen selbst Konkurrenz machen möchte. Es gibt zwar schon ein paar Ärzte, wo vielleicht ein bisschen anders sind. Ich hab mitbekommen in der Reportage so, dass zum Beispiel schon einige Kardiologen beispielsweise durchaus das sehr begrüßen und einen sogar fragen danach, ob man denn einen Fitness-Tracker oder eine Apple Watch hat und da die EKG-Funktion aktiviert hat, ja, um da schon mal ein paar Infos zu bekommen, grundsätzlich schon mal zu bekommen. Das finde ich super gut. Aber so die normalen Ärzte, die reagieren eigentlich sogar sehr empfindlich auf sowas. Das heißt, das Problem ist, man hat hier Sachen vorliegen. Jetzt muss man nur noch einen Arzt finden, der auch danach geht, beziehungsweise der dann mal hingehen kann und sagt, okay, ich habe hier ungewöhnliche Werte, bitte nochmal überprüfen. Ja. Ist eigentlich kein Problem, wird Urin abgenommen, dann werden die Werte geprüft, hochamtlich, vor allem mit als Arzt, ja, und dann kann das einen Kommentar dazu geben, ja, aber ja, wenn man da schon so ankommt, dann ist es immer problematisch. Das heißt, man muss hier auch ein bisschen aufpassen, vielleicht erstmal nichts sagen von den Werten, ja, aber auch auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, dass wenn man hingeht und sagt, ich hätte gerne Urin untersuchen, das bei manchen Ärzten genauso schlecht ankommt. Sie sagen dann, Moment mal, was für eine Untersuchung Sie brauchen, das sage immer noch ich. Ja, also dieses von oben herab ist schon ziemlich heftig. Aber okay, wisst ihr, was ein guter Unterschied ist hier in dem Gesundheitssystem von Japan? Die einzelnen Ärzte haben nur geringe Freiheiten. Hier muss sich alle an staatlich vorgegebenen Richtungen halten, und dabei werden dann eben auch moderne Diagnosemethoden vorgeschrieben, und es gibt Abläufe, Prozedere, die es dann eben sehr viel mehr ermöglicht, eine einheitliche Gesundheitsversorgung zu bringen, im Gegensatz zu den Ärzten, zumindest in Deutschland. Das hat man bei der Corona-Pandemie gesehen, ja, da sind einige Ärzte frei rotiert. Warum? Weil sie so arg versessen waren, dass sie sich nicht reinreden lassen wollen. Lieber riskieren sie die Gesundheit der Patienten, als sich reinreden zu lassen. Und das fand ich dann eben besonders schlecht. Das hat mir die Augen auch geöffnet, dass bei uns in Europa die Ärzte neu organisiert werden müssen. Ja, meiner Meinung nach. Genau, wenn sowas kommt, neue sagen wir mal Alarmindikatoren, neue Geräte, die eben auch von normalen Menschen benutzt werden können, dann, spätestens dann, müssen auch die Ärzte sowas akzeptieren oder zumindest mal als Grundlage nehmen, dass man so einem Gerät nicht 100% vertraut. Das kann ich sogar mehr als verstehen. Aber da soll keine Diagnose oder keine Behandlung abgeleitet werden. Aber das kann und es muss als Anhaltspunkt für einen Arzt dienen, bestimmte Sachen genau zu überprüfen. Und dann müssen die halt über ihre eigenen Schatten springen. Und wenn die Ärzteschaft das nicht können, dann muss es so eben so sein, wie zum Beispiel in Japan, dass es eben vom Gesundheitsamt vorgeschriebene Mechanismen gibt, die müssen eingehalten werden und fertig. Dann haben eben die Ärzte nicht mehr dieselben Freiheiten. Ehrlich gesagt, mir ist es auch sehr suspekt, dass jeder Arzt so viel Freiheit hat, alles zu machen, eigentlich, was er will. Wobei es klar ist, dass es Mechanismen gibt, die eigentlich vorgegeben sein sollten. Es ist ziemlich kompliziert. Ich kann es nicht verstehen. Moderne Medizin funktioniert jedenfalls nicht so, dass irgendjemand alles frei Schnauze machen kann, sondern moderne Medizin funktioniert so, dass man auch ein Gremium braucht, das eben die modernsten und besten Analyseverfahren und Behandlungsverfahren vorschreibt, beziehungsweise dann eben auch vorschlägt und dann auch genutzt werden müssen. Komplizierte Geschichte, ja, ich weiß. Und den Ärzten wird das nicht gefallen, aber den Patienten wird sowas vielleicht eher gefallen. Dann können sie es nämlich sicher fühlen. Gerade die Corona-Zeit hat ja gezeigt, also die gesundheitliche, das gesundheitliche Risiko hängt mit dem Arzt zusammen, den man hat. Und das ist schon ziemlich bedenklich. Gut, damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Ich hoffe, ihr konntet überhaupt was verstehen wegen den Gewinngeräuschen. Sorry, ich kann es leider nicht anders machen. Es wird hier schlimmer, ja. die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast und natürlich auch die YouTube-Seite @thenetcast, der YouTube-Kanal. Auch dort könnt ihr Kommentare hinterlassen und es gibt auch hier wieder Videos. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.